Und wenn wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, zu freveln, und dann freveln sie in ihr. So bewahrheitet sich das Wort gegen sie, und dann zerstören wir sie vollständig.